Wir würden gerne anfangen. Wir sind schon ein bisschen in Verzug. Ich sehe aber immer noch Menschen reinkommen. Vielleicht könnten wir jetzt anfangen. Ja, es wird ja auch sofort ganz still. Also super. Erstmal herzlich willkommen. Guten Abend zur Veranstaltung Racial Profiling. Die Referenten werden auf Englisch sprechen. Es gibt Kopfhörer, falls jemand nicht dran gedacht hat, sich welche zu holen, wäre das vielleicht sinnvoll. Ansonsten würde ich erstmal noch schnell ein paar organisatorische Sachen sagen. Es gibt auch eine Liste, also diese Veranstaltung ist natürlich finanziert worden, in erster Linie vom Bildungswerk für Demokratie und, nein, vom Bildungswerk der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, realisiert aus Mitteln der Deutschen Klassenlotterie in Berlin. Das bedeutet, dass wir eine Liste hier haben, wo sich Leute eintragen dürfen, nicht müssen, aber es wäre gut, wenn wir da ein paar Unterschriften drauf haben, damit auch alle sehen, wie erfolgreich diese Veranstaltung war, zumindest von der Zahl der Leute. Dann die Veranstaltung wird aufgenommen. Das heißt, wer nicht aufgenommen werden möchte, sollte nicht sprechen. Und es wird jemanden geben, der Fotos macht. Das heißt, wer nicht fotografiert werden möchte, sollte das kundtun. Ja, das ist das, was vielleicht so vorab zu sagen ist. Dann weitere Dankesworte an den Republikanischen Anwältinnenverein, der die Veranstaltung unterstützt, und an die Holtfort-Stiftung. Zum Ablauf, wir hören zuerst die Vorträge der Referenten, würden dann kurz Gelegenheit geben, um wirklich nur Verständnisfragen zu stellen, und würden dann eine kurze Pause machen von also maximal 10 Minuten und dann eine zweite Runde machen, wo wir dem, also euch sozusagen, die Möglichkeit geben zu diskutieren, und auch im Hinblick darauf, was müsste denn hier getan werden, ja, eben mit den Referenten zu diskutieren oder miteinander. Dafür gibt es dann Saalmikrofone. Das ist auch deswegen notwendig, weil, wie gesagt, der Dolmetscher ja auch für die Referenten und für alle übersetzen muss. Und das geht eben nur, wenn er das auch hört. Der sitzt in einer schalldichten Kabine und muss das sozusagen mitkriegen. Das heißt, da gibt es dann Leute, die die Mikrofone zu euch tragen, wenn ihr sprechen wollt. So. Dann würde ich erst die Referenten vorstellen, vielleicht in der Reihenfolge des Abstands, den sie zurücklegen mussten, um hierher zu kommen. Deswegen würde ich erst begrüßen Dr. Vikas Gambhir aus den USA. Vikas Gambhir ist von der Gonzaga University in Spokane, Washington. Und er ist auch Autor des Buches But Is It Racial Profiling? Er ist Wissenschaftler und hat geforscht zum Thema und ist Soziologe und Kriminologe und wird uns hoffentlich dann eben über den Ausgang dieser Studien in den USA was sagen können. Dann zu meiner Rechten ist Dr. Columbus Igbanusi. Herr Igbanusi ist Anwalt, aber auch Dozent für internationales Recht und eben auch Forscher. Aber er ist auch Menschenrechtsaktivist und Begründer und eben auch jetzt zurzeit der Direktor der Organisation League of Human Rights Advocates, also der Liga für Menschenrechte, Menschenrechtsanwälte. Und, und kommt aus Bratislava, entschuldigen. Und Bibla Basu. Bibla Basu ist zum einen Mitarbeiter von Reach Out, so wie ich, und berät dort Opfer von rassistisch motivierter Polizeigewalt, unter anderem. Wir beraten Opfer rassistischer rechter Gewalt und haben von Anfang an auch Leute gehabt, wo die Täter eben Polizisten sind. Das heißt, wir unterscheiden nicht nach Tätern, sondern nach Motivation, ob wir beraten oder nicht. Und Biblab ist auch langjähriger Aktivist im Bereich Antirassismus. Das ist eine Veranstaltung, die ist von COP. COP ist eine Kampagne, gegründet 2002, aus dem Grunde, weil wir mit verschiedenen Organisationen zusammen festgestellt haben, dass es für die Opfer von Polizeigewalt eben weniger Unterstützung gibt, als es die sonst gibt. Und es da ein größeres Problem gibt, zum Beispiel Unterstützung für Anwaltskosten zu kriegen, weil in der Regel die Opfer von rechter Gewalt, von rassistischer Polizeigewalt selbst zu Tätern gemacht werden und sozusagen eine Gegenanzeige kriegen. Wir sagen, weil die Polizei ja rechtfertigen muss, warum es sich jetzt um einen Verletzten handelt, obwohl es vielleicht einfach nur eine Personenkontrolle war und im Grunde genommen dann natürlich wegen Widerstand, manchmal Beleidigung und Körperverletzung, manchmal alle drei Delikte, eine Anzeige bekommen. Diese Anzeigen werden in der Regel verfolgt, also da wird ermittelt und die werden auch vor Gericht verhandelt. Die Gegenanzeigen, also die Anzeigen der ursprünglich Betroffenen, werden in der Regel eingestellt und die Polizisten werden in der Regel nicht verfolgt. Das ist nicht die erste Veranstaltung, die wir von COP organisieren. Wir hatten schon mal eine Veranstaltung, wo wir in erster Linie Betroffene auf dem Podium hatten und haben gedacht, okay, jetzt müssen wir vielleicht die Diskussion mal ein bisschen anders nochmal uns Hilfe holen aus dem Ausland. Es gibt auch in der Bundesrepublik natürlich Leute, die über das Thema schreiben, unter anderem ein kritischer Polizist, Martin Hernkind, dem wir viele Erkenntnisse verdanken und der das auch schon seit vielen Jahren tut. Mit dem zusammen haben wir auch schon eine Veranstaltung gemacht, aber das ist jetzt sozusagen eine neue Eskalationsstufe. Vielleicht zuerst mal, um zu sagen, zwischen welchen Polen wir uns bewegen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich mal zitiere aus einer Anfrage aus dem Deutschen Bundestag zum Thema Racial Profiling. Die Antwort ist, das würde ich gerne einfach mal direkt zitieren, der Begriff des Racial Profiling ist aus den USA bekannt. Er umschreibt vor allem das Herausgreifen bestimmter Personen bei Personenkontrollen aufgrund ihres Aussehens, zum Beispiel ethnischer Herkunft, Hautfarbe. In der Bundesrepublik verbietet sich eine solche Vorgehensweise schon aufgrund des Grundgesetzes und des rechtsstaatlichen Systems. Daher bedienen sich weder das Bundeskriminalamt noch die Bundespolizei eines solchen Instruments. Das ist jetzt eine Anfrage im Bundestag und geantwortet wird natürlich dann nur für die Bundespolizei. Das wird aber auch auf Landesebene genauso bestätigt. Wir hatten im November eine Diskussion bei der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit dem Polizeipräsidenten von Berlin, Glitsch, der ausdrücklich davor warnt, von dieser Art von Rassismus zu sprechen. Gibt es nicht. Es gibt das nicht, weil es das Grundgesetz gibt, das das verbietet. Das ist ungefähr so wie Mord gibt es nicht, weil es verboten ist und deswegen müssen wir uns nicht damit beschäftigen. Im Vorfeld der Veranstaltung, nachdem wir unsere Einladung verschickt hatten, haben wir gleich sofort eine Antwort von jemandem bekommen, der sich bedankt für die Einladung, leider heute nicht hier sein kann. Und er sagt, die Behauptung in diesem Zitat, also in diesem Zitat aus dem Bundestag, entspricht nicht der Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann als Mensch schwarzer Hautfarbe ein Lied davon singen, wie oft ich auf öffentlichen Plätzen unserer Städte quasi routinemäßig einem solchen Vorgehen, in Anführungsstrichen verdachtsunabhängige Kontrolle genannt, zum Opfer falle. Wir haben also sozusagen zwei Pole, unvereinbar. Wir haben keine statistischen Unterlagen darüber, was daran stimmt, was daran nicht stimmt. Und deswegen würde ich jetzt die Referenten bitten, vielleicht zuerst den Referenten aus den USA, weil dort, glaube ich, die Auseinandersetzung am weitesten fortgeschritten ist und die Datenlage nicht mehr ganz so schwierig wie hier.